Erster Gott sprach wieder zu mir. Zweiter du Mensch, sagt zu Israel, das Ende kommt. Es kommt für das ganze Land. Dritter jetzt ist das Ende da. Ich bin zornig auf dich. Ich strafe dich für deine Taten. Du hast böse Dinge getan. Vierter, ich habe kein Mitleid mit dir. Ich helfe dir nicht. Du bekommst die Strafe für dein Leben. Dann wisst ihr, ich bin Gott. Fünfter Gott sagt, ein großes Unglück kommt. Es kommt wirklich. Sechster, das Ende kommt jetzt. Es ist ganz nah. Schau hin, es kommt. Siebter, die Zeit ist da für euch. Der Tag ist sehr nah. Es gibt keine Freude mehr. Es gibt nur noch Angst. Achter, bald zeige ich meinen Zorn. Ich strafe dich für alles Böse. Ich richte dich nach deinen Taten. Neunter, ich sehe nicht weg. Ich habe kein Mitleid. Du bekommst die Strafe für dein Leben. Dann wisst ihr, ich bin Gott. Zehnter, der Tag ist da. Das Böse wächst überall. Die Menschen sind sehr stolz. Elfter, es gibt viel Gewalt. Alles Schöne geht kaputt. Niemand weint um sie. Zwölfter, die Zeit kommt. Käufer und Verkäufer sind traurig. Gott ist zornig auf alle. Dreizehnter, niemand bekommt sein Land zurück. Alle sterben wegen ihrer Fehler. Keiner bleibt am Leben. Vierzehnter, die Trompete spielt. Alle machen sich bereit. Aber niemand geht in den Krieg. Gott ist zu zornig. Fünfzehnter, draußen ist Krieg. Drinnen ist Hunger und Krankheit. Alle sterben. Sechzehnter, ein paar Menschen laufen weg. Sie sind traurig in den Bergen. Sie weinen wegen ihrer Sünden. Siebzehnter, alle Hände sind schwach. Alle Knie zittern vor Angst. Achtzehnter, sie tragen Kleidung für Trauer. Sie haben große Angst. Alle schämen sich sehr. Neunzehnter, sie werfen ihr Silber weg. Gold ist ihnen egal. Geld hilft nicht gegen Gottes Zorn. Sie können kein Essen kaufen. Zwanzigster, sie hatten schönen Schmuck. Aber sie bauten daraus böse Figuren. Deshalb mache ich alles schmutzig. Einundzwanzigster, Fremde nehmen alles weg. Böse Menschen stehlen ihren Besitz. Sie machen alles kaputt. 22. Ich sehe nicht mehr hin. Räuber gehen in mein Haus. Sie machen es schmutzig. 23. Im Land gibt es viel Mord. In der Stadt gibt es Gewalt. 24. Ich bringe böse Völker hierher. Sie nehmen die Häuser weg. Der Stolz der Starken endet. 25. Die Menschen haben Angst. Sie suchen Frieden. Aber es gibt keinen Frieden. 26. Ein Unglück folgt dem nächsten. Niemand weiß mehr Rat. Die Priester und Lehrer schweigen. 27. Der König ist traurig. Das Volk hat keine Kraft mehr. Ich strafe sie für ihre Taten. Dann wissen sie, ich bin Gott.